Wenn jeder zweifelnde Ruf verstummt, weil der Wille zum Erfolg durch deine Blutbahn pumpt. Du bist Boss, wenn du deine Ziele fokussierst und dich jeden Morgen selber vor dem Spiegel motivierst. Wenn du rigoros trainierst, um deine Muskeln zu stehlen. Wenn du lieber tot wärst, als jemandem Schutzgeld zu geben. Wenn du Cash nach Hause bringst, statt es in Novolines zu schmeißen, damit Mama sich nicht mehr bei ihrer Putzstelle quält. Du bist Boss, wenn du aus der Bank gehst und lächelst. Wenn dich alte Feinde ansehen, dich anflehen und betteln. Du bist Boss, wenn du in den Kampf gehst, ein Mann stehst, statt deine Lebensenergie ins Blunt-Stream zu stecken. Du bist Boss, wenn du weißt, du machst was richtig, wenn du Neider hast. Wenn du Fehler nicht bereust, sondern draus lernst und weitermachst. Weil du weißt, wie schnell die Zeit verrinnt und es dich auf dieser Welt nicht weiterbringt, wenn du in Selbstmitleid versinkst. Du bist Boss, wenn du den Wille hast zu kämpfen. Wenn du all die Blicke siehst der Menschen, doch dein Fick gibst, was sie denken. Du bist Boss, wenn du Vollgas gibst mit deinen Talenten, statt sie sinnlos zu verschwenden. Der Himmel ist die Grenze. Und du greifst den Erfolg. Schmerz ist vergänglich, was bleibt, ist der Stolz. Schau in den Spiegel, sag, du bist Boss. Schau in den Spiegel, sag, du bist Boss. Wenn du Gefühle kontrollierst, deine Physis modellierst, dich weiterbildest, um die Psyche zu trainieren. Wenn du allein als Deutscher kämpfst gegen 5 Türken aus dem Block, weil du Stolz und Ehre hast und keinen fürchtest außer Gott. Wenn du Ausländer bist und dein Freundeskreis dir sagt, für uns gibt's nur die schiefe Bahn, wir haben in Deutschland keine Wahl. Und du trotzdem alles gibst, um den ehrlichen Weg zu gehen und vor den Büchern sitzt, während sie Zeug verteilen im Park. Und auch wenn du Dinger drehen musst, weil Schule nicht klappt, gibst du zu Haus was ab, damit dein kleiner Bruder es schafft. Und du bist Boss, wenn du auch wenn sie dich schlagen und und du für deine Eltern da bist, wenn die Haare ergrauen. Ja, du bist dankbar für alles. Du bist Boss, wenn du eine echte Frau erkennst und sie mit Anstand behandelst und für sie kämpfst jederzeit. Du bist Boss, wenn du dich durchpackst und nicht stoppst, bis du zum Champion aufsteigst. Du bist Boss, wenn du den Wille hast zu kämpfen. Wenn du all die Blicke siehst der Menschen, doch kein Fick gibst, was sie denken. Du bist Boss, wenn du Vollgas gibst mit deinen Talenten, statt sie sinnlos zu verschwenden. Der Himmel ist die Grenze. Und du greifst den Erfolg. Schmerz ist vergänglich, was bleibt, ist der Stolz. Schau in den Spiegel, sag, du bist Boss. Schau in den Spiegel, sag, du bist Boss.